Die Sonne war ein harter weißer Punkt direkt über uns. Sie war viel heller, als ich erwartet hatte. Da wir 80 AEs von ihr entfernt waren, betrug ihre Helligkeit nur knapp ein Sechstausendstel des Wertes, den sie auf der Erde erreicht. Dennoch verbreitete sie immer noch so viel Licht wie eine starke Straßenlaterne. »Das ist erheblich mehr Licht, als Sie auf einem Durchgangsplaneten haben werden.« Hauptmann Stotts Stimme drang knisternd in unsere Helmlautsprecher. »Seien Sie froh, dass Sie sehen können, wohin Sie treten.« Wir standen in einer langen Reihe auf dem Permaplastweg, der die Wohnquartiere mit der Magazinbaracke verband. Wir hatten drinnen das Gehen geübt, den ganzen Vormittag, und das hier war kaum anders, mit Ausnahme der exotischen Szenerie. Obgleich das Licht ziemlich trübe war, konnte man, da es keine Atmosphäre gab, klar bis zum Horizont sehen. Eine schwarze Klippe, fast zu gleichmäßig, um natürlichen Ursprungs zu sein, erstreckte sich einen Kilometer vom Stützpunkt entfernt von Horizont zu Horizont. Der Boden war schwarz wie Obsidian, gefleckt mit weißem und bläulichem Eis. Neben dem Magazin stand ein großer offener Behälter mit der Aufschrift Sauerstoff. Er enthielt einen kleineren Haufen Schnee. Der Anzug war leidlich bequem, aber er vermittelte einem das komische Gefühl, gleichzeitig Marionette und Puppenspieler zu sein. Der Impuls zur Bewegung der Beine geht von dir aus, aber der Anzug nimmt ihn auf, verstärkt ihn und bewegt das Bein für dich. »Heute üben wir nur auf dem Stützpunkt, und keiner verlässt das Gelände.« Der Hauptmann hatte seine Automatik nicht dabei. Es sei denn, er trug sie als Talisman unter dem Anzug. Aber er besaß eine Laserpistole, wie wir alle. Und seine war vermutlich angeschlossen. Sorgfältig darauf bedacht, einen Abstand von mindestens 2 Metern zu unserem Vordermann zu wahren, verließen wir den Permaplaststreifen und folgten dem Hauptmann über glanzgeschliffenen Fels. Wir umrundeten die Gebäude des Stützpunkts in immer größeren Spiralen und machten nach etwa einer Stunde am äußeren Perimeter Halt. »Nun passen Sie gut auf. Ich gehe jetzt zu dieser blauen Eisplatte hinüber.« Er deutete auf eine große, ungefähr 20 Meter entfernte Fläche. »Und zeige Ihnen etwas, das Sie unbedingt wissen sollten, wenn Sie am Leben bleiben wollen.« Er marschierte mit sicheren Schritten los und blieb kurz vor der Platte stehen. »Zuerst muss ich einen Felsbrocken erhitzen. Filter runter.« Ich drückte den Knopf in der rechten Achselhöhle nach unten und der Filter glitt über mein Helmvisier. Der Hauptmann zeigte mit dem Finger auf einen schwarzen Felsen von der Größe eines Basketballs und drückte den Laser kurz ab. Einen Moment lang umhüllte ein greller Schein den Hauptmann. Sein langer Schatten legte sich über uns und die Ebene dahinter. Der Felsbrocken zerbarst in einen Haufen verschwommener Splitter. »Es dauert nicht lange, bis die Dinger abkühlen.« Er bückte sich und hob eines der Bruchstücke auf. »Der hier dürfte 20 bis 25 Grad haben. Achtung!« Er warf den warmen Stein auf die Eisplatte, wo er in verrückten Kapriolen herumsauste und schließlich über die Kante hinausschoss. Der Hauptmann warf einen zweiten Splitter aufs Eis, und das Schauspiel wiederholte sich. »Wie Sie wissen, sind Sie nicht vollständig isoliert. Diese Steine haben ungefähr die Temperatur Ihrer Stiefelsohlen. Wenn Sie also versuchen, eine Wasserstoffplatte zu betreten, wird es Ihnen ähnlich ergehen. Mit dem Unterschied, dass die Steine von Anfang an tote Materie sind. Der Grund für dieses Verhalten ist, dass der Stein durch seine Wärme eine schlüpfrige Grenzschicht erzeugt, eine kleine Pfütze aus flüssigem Wasserstoff und ein paar Moleküle über der Flüssigkeit auf einem Kissen aus gasförmigem Wasserstoff dahingleitet. Das führt zur Aufhebung jeglichen Reibungswiderstandes zwischen dem Stein oder Ihnen und dem Eis. Und ohne Reibung unter den Stiefelsohlen können Sie nicht stehen. Wenn Sie erst mal einen Monat in Ihrem Anzug gelebt haben, müssten Sie eigentlich in der Lage sein, einen Sturz zu überleben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt fehlt Ihnen einfach die Erfahrung. Sehen Sie her.« Der Hauptmann beugte die Knie und sprang auf die Eisplatte. Sofort rutschten die Füße unter ihm weg, aber er warf sich im Fallen geschickt herum und landete auf Händen und Knien, schlitterte von der Platte und stand auf. »Wichtig ist, dass die Abwärmeschlitze Ihres Anzugs auf keinen Fall in Berührung mit dem Gas kommen. Im Verhältnis zum Eis strahlen Sie nämlich die Hitze eines Hochofens aus, und jeder Kontakt, verstärkt durch den Druck eines Sturzes, würde unweigerlich zu einer Explosion führen.« Nach dieser Demonstration marschierten wir eine weitere Stunde durch das Stützpunktgelände und kehrten dann in unsere Quartiere zurück. Wir passierten die Luftschleuse und hingen noch eine Weile herum, bis die Anzüge so etwas wie Raumtemperatur angenommen hatten. Jemand trat neben mich und unsere Helme berührten sich. »William?« Auf ihrem Helm stand mit Schablonenschrift »McCoy«. »Ah, hi, Sean. Was gibt's?« »Ich dachte nur, ob du für heute Nacht schon etwas vereinbart hast.« »Richtig. Ich hatte völlig vergessen, dass es hier keine festen Partnerpläne gab. Jeder konnte selbst bestimmen, mit wem er schlief.« »Sicher, ich meine, nein, ich hab noch niemanden gefragt. Klar, wenn du möchtest.« »Danke, William. Bis später.« Ich sah ihr nach und dachte, wenn es jemand fertiggebracht hätte, in einem Kampfanzug sexy auszusehen, dann garantiert Sean. Aber nicht mal sie schaffte das. Cortez entschied, dass unsere Anzüge warm genug waren und führte uns zum Umkleideraum, wo wir die Dinger im Rückwärtsgang an ihre Plätze manövrierten und an die Aufladekontakte anschlossen. Jeder Anzug war mit einer kleinen Plutoniumquelle ausgestattet, die ihn mehrere Jahre lang mit der nötigen Energie versorgte, aber wir hatten Anweisung, nach Möglichkeit vorhandene Energieanschlüsse auszunutzen. Nach langem Geschiebe waren endlich alle eingerastet und wir durften sie verlassen. 97 nackte Küken, die mühsam aus knallgrünen Eiern krochen. Es war kalt. Die Luft, der Boden und ganz besonders die Anzüge. Und wir drängten ziemlich ungeordnet hinaus zu den Kleiderspinden. Ich fuhr in Jacke, Hose und Sandalen und fror noch immer erbärmlich. Also nahm ich meine Tasse und stellte mich in die Schlange, um mir ein heißes Sojagetränk zu holen. Alle hüpften auf und ab, um warm zu werden. »Was glaubst du, wie kalt es hier ist, Mandela?« fragte McCoy. »Ich mag's mir lieber nicht vorstellen.« Ich hörte mit der Hopserei auf und knetete mit der freien Hand meine Haut. »Mindestens so kalt wie daheim in Missouri.« »Warum wird in diesem Scheißladen nicht richtig geheizt?« Die zierlichen Frauen litten immer am meisten unter der Kälte. McCoy war die kleinste in der Kompanie, ein Püppchen mit Wespentaille, kaum 1,60 Meter groß. »Die Klimaanlage ist eingeschaltet. Es kann nicht mehr lange dauern.« »Ich gäb was drum, wenn ich so viel Fleisch auf den Rippen hätte wie du.« Ich war ganz froh, dass in diesem Fall Wunsch und Wirklichkeit nicht übereinstimmten. Den ersten Unfall hatten wir am dritten Tag, als wir gerade übten, wie man Löcher aushebt. Ein Soldat, der mit jeder Menge leistungsfähigen Energiewaffen ausgerüstet ist, greift natürlich nicht zu Pickel und Spaten, um sich in den steinhart gefrorenen Boden zu buddeln. Andererseits kann man den ganzen Tag lang Handgranaten durch die Gegend schmeißen und erreicht damit gar nichts, außer ein paar flachen Dellen. Also zeigten sie uns, wie man mit der Laserpistole ein Loch in den Boden bohrt, nach dem Abkühlen eine Zeitzünderladung anbringt und das Ganze im Idealfall mit losem Geröll auffüllt. Natürlich gibt es auf Charon nicht allzu viel Geröll, es sei denn, man hätte bereits ganz in der Nähe ein Loch gesprengt. Die einzige Schwierigkeit bei dieser Prozedur besteht darin, sich rechtzeitig aus dem Staub zu machen. Entweder, so hieß es, sollten wir hinter einem Felsen oder sonst einer echt soliden Barriere in Deckung gehen oder uns mindestens 100 Meter vom Ort der Sprengung entfernen. Dafür blieben uns nach Anbringen der Sprengladung etwa 3 Minuten Zeit. Aber das hieß nicht, dass wir einfach lossprinten konnten, nicht auf Charon. Der Unfall ereignete sich, als wir ein richtig tiefes Loch machten, etwa die Kategorie, die man für den Bau eines unterirdischen Bunkers benötigt. Zu diesem Zweck mussten wir ein Loch sprengen, dann in den Krater hinunterklettern und die Prozedur so oft wiederholen, bis die Grube tief und breit genug war. Im Innern des Kraters verwendeten wir Sprengsätze, die erst nach 5 Minuten hochgingen. Doch selbst diese Verzögerung reichte kaum aus, um sich mit dem unförmigen Anzug zum Kraterrand hochzuarbeiten. Die meisten hatten bereits ihre zweite Ladung gezündet, alle bis auf mich und 3 andere. Ich schätze, wir waren die einzigen, die überhaupt mitkriegten, dass Bovanovic in Schwierigkeiten geriet. Wir befanden uns gut 200 Meter von ihr entfernt. Ich hatte mein Restlichtgerät auf 40-fache Verstärkung gedreht und sah, wie sie über den Rand in den Sprengkrater hinabkletterte. Danach konnte ich nur noch ihren Funksprechverkehr mit Cortez abhören. »Ich bin unten, Sir.« Bei Manövern wie diesem war für den Rest der Kompanie Funkstille vorgeschrieben. Nur der Ausbilder und sein jeweiliger Schützling durften senden. »Gut. Gehen Sie bis zur Mitte und räumen Sie das Geröll weg. Lassen Sie sich Zeit. Kein Grund zur Eile, solange die Sünduhr nicht läuft.« »In Ordnung, Sir.« Wir hörten das schwache Poltern von Geröll. Der Schall wurde durch ihre Stiefel weitergeleitet. Ein paar Minuten lang sagte sie nichts mehr. »Ich stoße auf festen Untergrund.« Sie schien ein wenig außer Atem. Eis oder Fels? Alles Fels, Sir. Von der grünlichen Sorte. Dann wählen Sie eine schwache Lasereinstellung. 1,2, Streuung 4. Verdammt, das kann dauern, Sir. Sicher. Aber dieses Zeug enthält Hydratkristalle. Wenn Sie es zu schnell erhitzen, kann es zu einer Detonation kommen. Und wir müssen Sie da unten liegen lassen, Mädchen. Zerfetzt und tot. Okay. 1,2, Streuung 4. Am Innenrand des Kraters flackerte der Widerschein von rotem Laserlicht. Wenn Sie einen halben Meter geschafft haben, verengen Sie den Strahl auf Streuung 2. Verstanden. Sie brauchte genau 17 Minuten, 3 davon mit Streuung 2. Ich konnte mir die Schmerzen in Ihrem Laserarm vorstellen. Jetzt ruhen Sie ein paar Minuten lang aus. Wenn der Boden der Grube abgekühlt ist, bereiten Sie den Sprengsatz vor und lassen ihn hineinfallen. Dann verlassen Sie den Krater aber ohne unnötige Hast, verstanden? Sie haben reichlich Zeit. In Ordnung, Sir. Ohne Hast. Ihre Stimme klang nervös. Nun ja, man schleicht sich nicht oft auf Zehenspitzen von einer Tachyonenbombe weg. Wir hörten ein paar Minuten lang ihr angestrengtes Atmen. So, jetzt. Ein schwaches Schlittergeräusch, als die Bombe nach unten rollte. Jetzt ganz ruhig und locker. Sie haben 5 Minuten Zeit. Ja, 5 Minuten. Ich hörte ihre Schritte, zuerst langsam und gleichmäßig. Dann, als sie den Kraterhang erklomm, wurden die Geräusche hektischer, nervöser. Dabei hatte sie noch 4 Minuten. Scheiße! Ein lautes Scharren, dann ein dumpfes Gepolter. Verdammte Scheiße! Was ist los, Bovanovic? Ach, Scheiße! Stille. Verdammt nochmal, wenn Sie nicht wollen, dass ich Sie erschieße, dann sagen Sie jetzt endlich, was los ist. Ich stecke fest zum Henker. Dieses verfluchte Geröll ist abgerutscht. Nun tut doch endlich was. Ich kann mich nicht bewegen. Kapiert ihr das? Ich kann mich nicht bewegen. Ich... Schluss jetzt! Wie tief stecken Sie drin? Ich kann mich nicht bewegen. Die verdammten Beine sind zugeschüttet. Scheiße, so helft mir doch! Dann setzen Sie endlich Ihre Arme ein, zum Teufel. Räumen Sie das Zeug beiseite. Sie können mit jeder Hand eine Tonne bewegen. Noch 3 Minuten. Sie hörte zu fluchen auf und begann unverständliches Zeug zu murmeln. Monoton und leise. Auf Russisch, schätze ich. Man hörte ihr angestrengtes Atmen und das Kollern von Felsbrocken. Ich bin frei. 2 Minuten. Gehen Sie, so schnell Sie können, befahl Cortez mit ruhiger, ausdrucksloser Stimme. Nach 90 Sekunden kam sie auf allen Vieren über den Kraterrand. Laufen Sie, Mädchen. Jetzt müssen Sie laufen. Sie rannte 5 oder 6 Schritte, fiel hin, schlitterte ein paar Meter weit und kam keuchend wieder auf die Füße. Sie rannte weiter, stürzte ein zweites Mal, kam wieder hoch. Es sah so aus, als käme sie ziemlich schnell vom Fleck, aber sie hatte erst etwa 30 Meter hinter sich gebracht, als Cortez sagte, »Schluss jetzt, Bovanovic. Legen Sie sich flach hin und rühren Sie sich nicht vom Fleck.« Noch 10 Sekunden, aber sie hörte nicht oder wollte noch ein paar Meter zwischen sich und den Krater bringen. Jedenfalls rannte sie weiter, mit langen Sätzen, ohne auf die Anweisungen von Cortez zu achten. Und dann gab es einen Blitz und ein dumpfes Krachen, und etwas Großes traf sie im Nacken, und ihr Körper segelte ohne Kopf durch die Gegend, überschlug sich in der Luft und zog eine schwärzlich-rote Spirale aus gefriergetrocknetem Blut hinter sich her, die anmutig zu Boden sank. Eine dunkle Spur aus Kristallstaub, der wir alle auswichen, als wir Steine sammelten, um sie über das saftlose Ding am Ende der Fährte zu häufen. An diesem Abend ließ Cortez den Unterricht ausfallen und erschien nicht mal zum Essen. Wir waren alle sehr höflich zueinander und niemand mochte von dem Vorfall sprechen. Ich ging mit Rogers ins Bett. Jeder ging mit einem guten Freund oder einer guten Freundin ins Bett. Aber sie wollte sich nur ausheulen und sie heulte so lange und so heftig, dass ich schließlich auch anfing. Schützenteam A, vorwärts! Zu 12 rückten wir gegen den simulierten Bunker vor. Er war ungefähr 1 Kilometer entfernt, jenseits eines sorgfältig präparierten Hinderniskurses. Wir konnten uns locker bewegen, weil alles Eis entfernt worden war, aber selbst nach 10-tägigem Training schafften wir nicht mehr als einen schwachen Trimtrab. Ich trug einen Granatwerfer mit Übungsgranaten. Alle hatten ihre Laserstrahlen auf 0,8 eingestellt, kaum mehr als die Intensität einer Taschenlampe. Schließlich war es nur ein simulierter Angriff. Der Bunker und seine Verteidigungsroboter waren zu teuer, um nur einmal benutzt und dann zum Alteisen geworfen zu werden. Und jetzt Team B. Die Anführer übernehmen das Kommando. Wir hatten etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt und näherten uns einer Felsgruppe. »Halt! Wir gehen in Deckung«, sagte Potter, meine Gruppenführerin. Wir drängten uns hinter den Felsblöcken zusammen und warteten auf Team B. In ihren geschwärzten Anzügen, kaum sichtbar, huschten die 12 Männer und Frauen an uns vorbei. Sobald sie freie Bahn hatten, schwenkten sie nach links, um uns nicht in die Schusslinie zu kommen. »Feuer!« Rote Lichtblitze tanzten einen halben Kilometer voraus, wo der Bunker mehr zu erahnen als zu sehen war. 500 Meter waren die absolute Grenze für unsere Übungsmunition, aber mit etwas Glück konnte es klappen. Also richtete ich den Granatwerfer auf die Bunkerabbildung aus, stellte einen Winkel von 45 Grad ein und feuerte eine Dreiersalve ab. Das Gegenfeuer aus dem Bunker setzte ein, noch bevor meine Granaten ihr Ziel erreichten. Die Automatiklaser waren nicht stärker als die unseren, aber ein Volltreffer hätte mein Restlichtgerät deaktiviert und ich wäre blind im Dunkeln gesessen. Die Laserstrahlen kamen nicht gezielt, sie folgten einem Zufallsmuster und gerieten nicht einmal in die Nähe der Blöcke, hinter denen wir uns versteckten. Drei magnesiumhelle Blitze zuckten gleichzeitig etwa 30 Meter vor dem Bunker auf. Die Rauchentwicklung war eindrucksvoll. »Mandela, ich dachte, du könntest mit dem Ding umgehen.« »Verdammt, Potter, es hat nur einen halben Kilometer Reichweite. Sobald wir näher rankommen, lege ich ihnen die Eier voll ins Nest.« »Klar, was sonst?« Ich entgegnete nichts. Sie würde die Gruppe nicht ewig leiten. Außerdem war sie ganz nett gewesen, ehe ihr die Macht das Hirn vernebelte. Als stellvertretender Gruppenführer war ich in Potters Funksprechverkehr eingeschaltet und konnte hören, was der Leiter von Team B zu ihr sagte. »Potter, hier Freeman. Irgendwelche Verluste?« »Hier, Potter. Nein. Sieht ganz so aus, als hätten sie sich auf euch konzentriert.« »Ja, wir haben drei Ausfälle. Im Moment sitzen wir in einer Mulde, ungefähr 80 bis 100 Meter von euch entfernt. Wir können euch Feuerschutz geben, wann immer ihr das Signal gebt.« »Gut, fangt gleich damit an.« Ein leises Knacken. »Team A, mir nach.« Sie glitt hinter ihrem Felsblock hervor und schaltete das blassrosa Orientierungslicht unterhalb der Energieversorgung ein. Ich folgte ihrem Beispiel und trat neben sie. Wir liefen Seite an Seite, während uns der Rest der Gruppe in Keilformation folgte. Niemand feuerte, während das B-Team den Bunker eindeckte. Alles, was ich hören konnte, war Potters Atmen und das leise Knirschen meiner Stiefel. Da ich kaum etwas erkennen konnte, stellte ich das Restlichtgerät eine Stufe höher ein. Dadurch wurde das Bild verschwommen, aber einigermaßen hell. Wie es schien, nagelte der Bunker Team B ganz schön fest. Die Leute kriegten einiges ab. Sie erwiderten das Feuer nur mit ihren Lasern. Offenbar hatten sie ihren Granatwerfer verloren. »Potter, hier Mandela. Sollten wir Team B nicht ein wenig entlasten?« »Sobald wir besser geschützt sind. Einverstanden, Schütze Mandela?« Sie war für die Dauer der Übung zum Unteroffizier ernannt worden. Wir bogen nach rechts ab und duckten uns hinter einen Steinquader. Die meisten anderen fanden in der Nähe Deckung, aber einige mussten sich flach auf den Boden legen. »Freeman, hier Potter.« »Potter, hier Smithy. Freeman hat's erwischt. Samuels ebenfalls. Wir sind nur noch 5 Mann. Gebt uns Feuerschutz, damit wir heraus...« »In Ordnung, Smithy.« Klick. »Team A, Feuer eröffnen. Freemans Gruppe geht's echt dreckig.« Ich spähte über die Felskante. Mein Entfernungsmesser verriet mir, dass der Bunker etwa 350 Meter weiter vorn lag. Immer noch ziemlich weit. Ich zielte einen Tick höher als zuvor und feuerte 3 Übungsgranaten ab, dann 2 Grad tiefer und ließ eine zweite Salve folgen. Die erste ging knapp 20 Meter hinter dem Bunker nieder, die zweite genau davor. Ich versuchte, den Winkel beizubehalten und feuerte den Rest des Magazins in die gleiche Richtung. Insgesamt 15 Eier. Ich hätte sofort hinter den Quader tauchen und nachladen sollen, aber ich wollte sehen, wie meine Salven lagen, und so beobachtete ich den Bunker, während ich nach dem nächsten Magazin tastete. Als der Laserstrahl mein Restlichtgerät traf, schien das grellrote Leuchten meine Augen zu durchbohren und von der Innenwand meines Schädels abzuprallen. Es dauerte höchstens ein paar Millisekunden, bis das Gerät dunkel wurde, aber mir tanzten noch minutenlang grüne Kreise und Flecken vor den Augen. Da ich offiziell tot war, wurde mein Funksprechgerät automatisch abgeschaltet, und ich durfte mich nicht von der Stelle rühren, bis das Scheingefecht vorüber war. Ohne Sinneseindrücke, außer dem Brennen auf der Haut, wo der grelle Schein sie getroffen hatte, und dem Dröhnen in meinen Ohren, kam mir die Wartezeit verdammt lang vor. Endlich berührte ein Helm den meinen mit einem metallischen Geräusch. »Alles okay, Mandela?« Potters Stimme. »Nein, ich bin vor 20 Minuten an Langeweile gestorben.« Steh auf und gib mir die Hand. Ich gehorchte brav, und sie führte mich zum Quartier zurück. Es musste länger als eine Stunde gedauert haben. Auf dem ganzen Rückweg sagte sie kein Wort. Es ist nicht leicht, sich per Helmkontakt verständlich zu machen, aber nachdem wir die Luftschleuse verlassen und uns aufgewärmt hatten, half sie mir aus dem Anzug. Ich machte mich auf ein paar spitze Bemerkungen gefasst, aber als der Anzug aufklappte, umarmte sie mich, noch bevor ich mich an das Licht gewöhnt hatte, und beglückte mich mit einem schmatzenden Kuss. »Saubere Arbeit, Mandela!« »Hä? Hast du das nicht mitgekriegt?« »Nein, natürlich nicht. Die letzte Salve, bevor es dich erwischte. 4 Volltreffer dabei.« Der Computer kam zu dem Schluss, dass der Bunker damit erledigt war. Der Rest war nur noch ein Spaziergang für uns. »Großartig.« Ich rieb mir die Augen und Hautfetzen lösten sich von den Lidern. Potter kicherte. »Du solltest mal in den Spiegel gucken. Du siehst aus wie...« »Alle Mann in den Versammlungsraum!« Das war die Stimme des Hauptmanns. Wenn er sich direkt an uns wandte, hatte das gewöhnlich nichts Gutes zu bedeuten. Potter reichte mir eine Uniformjacke und Sandalen. »Los, beeil dich!« Da der Versammlungsraum nichts anderes als der Speisesaal war, mussten wir nur bis zum Ende des Korridors laufen. An der Tür befanden sich eine Reihe von Knöpfen mit unseren Namen. Sie ersetzten den alten Anwesenheitsappell. Ich drückte auf meinen Knopf und überflog die Liste. 4 der Namen waren mit schwarzem Klebeband überdeckt. Nur 4, das war gut. Während des heutigen Manövers hatten wir also niemanden verloren. Der Hauptmann saß auf dem Podium. Das hieß, dass wir uns zumindest den Quatsch mit dem Strammstehen schenken konnten. In weniger als einer Minute hatte sich der Saal gefüllt. Ein leiser Gong verkündete, dass alle versammelt waren. Hauptmann Stott blieb sitzen. »Sie haben Ihre Sache heute einigermaßen gut gemacht. Keine Toten, obwohl ich mit einigen Verlusten gerechnet hatte. In diesem Punkt haben Sie meine Erwartungen übertroffen, aber in jeder anderen Hinsicht ließ Ihre Leistung zu wünschen übrig. Es freut mich, dass Sie gut auf sich aufpassen, denn jeder von Ihnen stellt eine Investition von mehr als 10 Millionen Dollar und einem Viertel Menschenleben dar. Aber in diesem simulierten Gefecht gegen einen sehr beschränkten elektronischen Gegner brachten 37 von Ihnen das Kunststück fertig, sich von Laserstrahlen töten zu lassen, und da Tote nichts zu essen brauchen, werden auch Sie während der nächsten 3 Tage ohne Essen auskommen. Jeder, der in diesem Gefecht als getötet registriert wurde, erhält während dieser Zeit nicht mehr als 2 Liter Wasser und eine Vitaminration pro Tag.« Wir verkniffen uns jedes Stöhnen, aber man sah uns an, dass wir sauer waren, besonders jenen, die versenkte Brauen und ein rosa Rechteck verbrannter Gesichtshaut um die Augen hatten. »Mandela!« »Sir?« »Sie hat es bei weitem am schlimmsten erwischt. War Ihr Restlichtgerät auf normal eingestellt?« »Ach du Scheiße.« »Nein, Sir, auf 2.« »Hm. Wer hatte während des Manövers das Kommando über Ihre Gruppe?« »Unteroffizier Potter, Sir.« »Schütze Potter, gaben Sie Mandela den Befehl zur Bildverstärkung?« »Ich weiß es nicht mehr, Sir.« »So, Sie wissen es nicht mehr. Damit Sie sich in Zukunft besser erinnern, können Sie sich den Toten anschließen, einverstanden?« »Jawohl, Sir.« »Gut. Die Manövertoten erhalten heute Abend eine letzte Mahlzeit. Ab morgen früh sind die Rationen gestrichen. Noch irgendwelche Fragen?« Ich konnte es nicht glauben. Das musste ein Witz sein. »Keine? Also gut. Wegtreten.« Ich wählte die Mahlzeit aus, die mir die meisten Kalorien zu enthalten schien, und trug mein Tablett zu dem Tisch, an dem Potter saß. »So viel Edelmut ist mir peinlich. Trotzdem, danke.« »Keine Ursache. Ich wollte sowieso das eine oder andere Pfund loswerden.« Ich konnte nicht erkennen, wo sie etwas abzunehmen hatte. »Ich weiß da eine bessere Übung«, sagte ich. Sie lächelte, ohne von ihrem Tablett aufzuschauen. »Hast du für heute Nacht schon etwas vor?« »Ich wollte eigentlich Jeff fragen.« »Na, da musst du dich aber beeilen. Er schmachtet gerade Mejima an.« Das war nur halb gelogen. Alle schmachteten Mejima an. »Ich weiß nicht recht, vielleicht sollten wir unsere Kräfte schonen. 3 Tage ohne Essen?« »Ach was!« Ich fuhr ihr mit dem Finger leicht über den Handrücken. »Wir waren seit Missouri nicht mehr zusammen. Vielleicht habe ich inzwischen was Neues gelernt.« »So? Meinst du?« Sie hielt den Kopf schräg und sah mich prüfend an. »Na, meinetwegen.« Tatsächlich war sie es, die einen neuen Trick drauf hatte. Den französischen Korkenzieher, wie sie es nannte. Allerdings wollte sie mir nicht verraten, wer ihr das beigebracht hatte. Ich hätte mich gern bei ihm bedankt, sobald ich wieder bei Kräften war.